überall liegen Tote. Männer, Frauen und Kinder. Ganzer Musik? Ja klar. Ja, das ist doch krank. War es nicht ein Selbstmord oder nicht ein Mord?